Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte die neu errichtete Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen. Ihn begleiteten die verantwortlichen Funktionäre der Partei und der Armee. Mit einem hellen Lächeln blickte Kim Jong-un auf das Panorama der malerisch schönen niedlichen und sauberen Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen und sagte dabei lobend, erst vor weniger Zeit habe er das Baugrundstück für die Fabrik bestimmt. Doch schon sei die Fabrik als ein herrliches Bauwerk errichtet worden. Die Erbauer hätten wirklich große Taten geleistet, um den Bau der Fabrik im von der Partei festgesetzten Termin auszuführen. Er begab sich an mehrere Orte, wie die Abteilung für Sauerstoffgewinnungsanlage, die Abteilung für die Abladung vom gasförmigen Sauerstoff und die Station für Sauerstoffversorgung und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten und den Verwaltungs- und Betriebsplan. Er meinte, die Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen sei in Harmonie mit der Naturlandschaft der Umgebung herrlich gebaut worden. Das Gebäude sei ganz originell geschmückt worden, damit man auf den ersten Blick erkennen könne, dass in dieser Fabrik der medizinische Sauerstoff hergestellt werde. Das integrierte Produktionssystem für die Verwaltung und den Betrieb der Fabrik sei ausgezeichnet geschaffen worden und die Produktionsprozesse wie die Abteilung für Sauerstoffgewinnungsanlage und die Abteilung für die Aufladung vom Sauerstoff seien ganz modern ausgestattet. Es gäbe auch die speziellen Wagen für den Transport von medizinischem Sauerstoff. Alles gefalle ihm sehr. Er habe hingewiesen, eine Station für Sauerstoffversorgung zu errichten, damit die Krankenhäuser mit dem medizinischen Sauerstoff problemlos versorgt werden können. Diese Station sei auf der Grundlage der Prinzipien der Ästhetik, Bequemlichkeit und Nützlichkeit perfekt gebaut worden. Kim Jong-un sprach mit einem hellen Lächeln, die Sauerstoffflaschen, die in der Station für Sauerstoffversorgung in Reihen stehen, erwecken einen einmaligen Eindruck. Es sei sehr schön, dass diese Flaschen mit dem Namen der Krankenhäuser, die diese verwenden werden, versehen seien. Obwohl die Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen klein sei, sei sie eine große Fabrik, die zum Schutz des Lebens der Bevölkerung und zur Förderung ihrer Gesundheit aktiv beitrage. Dann stellte er der Fabrik die Aufgaben dazu, durch die maximale Erhöhung der technischen Qualifikation und des Verantwortungsbewusstseins der Belegschaft die Produktion zu normalisieren, die Wartung der Ausrüstungen und technischen Anlagen richtig zu organisieren, mit den Einrichtungen behutsam umzugehen und ein strenges Kontrollsystem zu schaffen, damit der qualitätsgerechte Sauerstoff, der der hygienischen Norm entspreche, geliefert werde. Weiter gab er einen wertvollen Hinweis darauf, auf der Grundlage der Erfahrungen, die beim Bau der Fabrik gesammelt worden seien, auch in mehreren Regionen moderne Produktionsbasen für medizinischen Sauerstoff zu errichten. Er sagte voller Freude, durch den Bau der modernen Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen könne man den medizinischen Sauerstoff von hoher Qualität in großen Mengen herstellen und diesen den Krankenhäusern zur Verfügung stellen. Er sei sehr froh, dass man eine neue sinnvolle Tat für die Bevölkerung geleistet habe. Das sei eben das Glück. In den letzten Jahren, wo die modernen Gesundheitseinrichtungen hintereinander gebaut werden, sei auch eine moderne Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen errichtet worden. Diese Fabrik zeuge von der Anschauung der Partei der Arbeit Koreas über das Volk und ihrem Geist des selbstlosen Dienstes am Volk, für das Volk selbst die Sterne vom Himmel zu holen und die Blumen auf den Felsen aufblühen zu lassen. Kim Jong-un hob hervor, wenn die Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen die Produktion beginne und die Krankenhäuser mit medizinischem Sauerstoff von hoher Qualität versorge, würde sie großen Nutzen für die Bevölkerung bringen. Wie er wiederholt betont habe, solle man dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung nicht durch Sprechen oder Lesen über die Vorzüge der sozialistischen Staatsordnung informieren, sondern persönlich die sozialen Fürsorgen wie das sozialistische Gesundheitssystem erleben. Man richtet die erste Aufmerksamkeit auf das Gesundheitswesen, obwohl man wirklich viele Arbeiten zu erledigen habe. Das Gesundheitswesen sei ein Profil der sozialistischen Staatsordnung und eine überaus wichtige Sache dafür, die Vorzüge des in der Welt beispiellosen sozialistischen Gesundheitssystems, bei dem sich die Partei und der Staat voller Verantwortung um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung kümmern, zur Geltung zu bringen. Man solle weiterhin große Kraft für die Festigung der materiell-technischen Basis des Gesundheitswesens einsetzen, um das Gesundheitswesen Koreas zum volksverbundenen und fortschrittlichen Gesundheitswesen auf dem Weltniveau zu machen. Kim Jong-un gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Funktionäre und Arbeiter der Sauerstofffabrik für Gesundheitswesen mit dem glühenden Willen dazu, zur Förderung der Gesundheit der Bevölkerung beizutragen, ihre ehrenvolle Pflicht treu erfüllen werden.